18. Kapitel. Die Tür war angelehnt, sie traten ein. Michel! Aus dem Badezimmer ertönte ein unangenehmes, typisches Geräusch. Michel! Kann man Ihnen helfen? Rief Helmholtz. Keine Antwort. Das unangenehme Geräusch wiederholte sich noch einmal, dann Stille. Ein Klicken, die Badezimmertür ging auf, und totenbleich erschien der Wilde. »Na, hören Sie mal, Michel«, sagte Helmholtz besorgt, »Sie sehen aber elend aus.« »Haben Sie etwas gegessen, was Sie nicht vertragen?« fragte Sigmund. Der Wilde nickte. »Zivilisation habe ich gegessen.« »Was?« »Sie hat mich besudelt und vergiftet.« »Und dann«, setzte er leise hinzu, »aß ich meine eigene Schlechtigkeit.« »Ja, aber was war es wirklich?« »Sie haben sich doch gerade, meine ich...« »Jetzt bin ich davon gereinigt«, antwortete der Wilde. »Ich habe heißes Wasser mit Senf getrunken.« Die beiden starrten ihn erstaunt an. »Wollen Sie damit sagen, Sie haben das absichtlich getan?« »So pflegen sich die Indianer zu reinigen.« Er setzte sich und fuhr sich seufzend über die Stirn. »Jetzt werde ich ein paar Minuten ausruhen. Ich bin ziemlich erschöpft.« »Kein Wunder«, meinte Helmholtz. Nach einer Pause sagte er in verändertem Ton, »Wir kommen, uns zu verabschieden. Morgen reisen wir.« »Ja, morgen reisen wir«, wiederholte Sigmund, in dessen Miene der Wilde einen ungewohnten Ausdruck entschlossenen Verzichts entdeckte. Und bei dieser Gelegenheit, Michel, er beugte sich im Sessel vor und legte dem Wilden die Hand aufs Knie, »möchte ich mich wegen der Vorfälle von gestern entschuldigen.« Er wurde rot. »Ich schäme mich«, fuhr er fort, obwohl seine Stimme schwankte. »Ich bin wirklich...« Der Wilde ließ ihn nicht weitersprechen und drückte ihm herzlich die Hand. »Helmholtz hat sich großartig gegen mich benommen«, erklärte Sigmund. »Ohne ihn wäre ich...« »Ach, lass doch«, wehrte Helmholtz ab. Sie schwiegen. Trotz ihrer Trauer, oder vielmehr gerade deswegen, denn sie war ein Zeichen ihrer Liebe zueinander, waren die drei jungen Männer glücklich. »Heute Vormittag war ich beim Aufsichtsrat«, begann der Wilde endlich. »Wozu?« »Um zu fragen, ob ich mit euch auf die Inseln darf.« »Und was sagte er?« fragte Helmholtz eifrig. Der Wilde schüttelte den Kopf. »Er erlaubte es nicht.« »Warum nicht?« »Er will das Experiment fortsetzen.« »Aber ich will verdammt sein«, fügte er plötzlich zornig hinzu, »verdammt will ich sein, wenn ich weiter ein Versuchskaninchen abgebe. Nicht um den ganzen Weltaufsichtsrat. Auch ich reise morgen.« »Wohin?« fragten die beiden wie aus einem Mund. Der Wilde zuckte die Achseln. »Irgendwohin, egal. Nur allein sein.« Der Wilde hatte sich den alten Leuchtturm auf dem Hügelrücken zwischen Schneverdingen und Amelinghausen zur Einsiedelei erwählt. Das Gebäude war aus Eisenbeton und vorzüglich erhalten, fast zu komfortabel, wie der Wilde bei der ersten Besichtigung fand, fast mit zu viel Luxus ausgestattet. Er beschwichtigte sein Gewissen, indem er sich zum Ausgleich eine umso strengere Selbstzucht und eine noch viel gründlichere Läuterung gelobte. Während seiner ersten Nacht in dieser Klause schlief er absichtlich nicht. Er verbrachte die Stunden damit, auf den Knien zu liegen und zu beten, bald zu dem Himmel, den der schuldige Claudius um Vergebung angefleht hatte, bald auf Zunyi zu Avonavilona, dann wieder zu Jesus und Pukong und zu seinem eigenen Schutztier, dem Adler. Von Zeit zu Zeit breitete er die Arme aus, als hinge er am Kreuz und hielt sie so viele Minuten lang, bis der wachsende Schmerz ihn wie im Todeskrampf erzittern ließ. Hielt sie in freiwilliger Kreuzigung, während ihm der Schweiß übers Gesicht strömte, und wiederholte mit zusammengebissenen Zähnen, »O, vergib mir, läutere mich, hilf mir, gut zu sein«, wieder und wieder, bis er vor Schmerz fast ohnmächtig wurde. Als der Morgen graute, fühlte er, dass er nun das Recht erworben hatte, den Leuchtturm zu bewohnen. Ja, das hatte er, obgleich noch Glasscheiben in den meisten Fenstern waren und das Flachdach eine so schöne Aussicht bot. Denn gerade der Grund, warum er den Leuchtturm zur Behausung gewählt hatte, war fast sogleich Anlass für ihn, anderswo hinzugehen. Er hatte beschlossen, hier zu wohnen, weil die Aussicht so schön war und er von diesem Platz die Verkörperung der Gottheit zu erblicken vermeinte. Aber wer war er, dass er sich täglich und stündlich am Anblick der Schönheit weiden und sich vermessen durfte, in der sichtbaren Gegenwart Gottes zu leben? Ihm gebührte nicht mehr als ein schmutziger Schweinestall, ein lichtloses Erdloch, die Glieder steif und wund von der langen Schmerzensnacht, aber eben darum das Herz voll neu bestärkter Gewissheit, klomm er zum Flachdach seines Turms empor und spähte in die strahlende Welt des Sonnenaufgangs hinaus, die zu bewohnen er sich wieder verdient hatte. Im Norden war die Aussicht von einem langgestreckten Hügelrücken, dem Willseder Berg, begrenzt, hinter dessen östlichem Ende wie Türme die sieben Wolkenkratzer emporragten, aus denen jetzt Egestorf bestand. Bei ihrem Anblick schnitt der Wilde eine Grimasse. Aber mit der Zeit gewöhnte er sich daran, denn nachts blinkten sie so heiter mit ihren geometrischen Sternbildern oder wiesen Licht überflutet als leuchtende Finger, im ganzen Land verstand nur der Wilde den Sinn dieser Gebärde, feierlich hinauf in das unergründliche Geheimnis des Himmels. In der Senke zu Füßen des sandigen Hügels, auf dem sein Leuchtturm stand, lag das bescheidene neun Stockwerke hohe Dörfchen Amelinghausen mit seinen Speichern, einer Geflügelfarm und einer kleinen Vitamin-D-Fabrik. Auf der Südseite des Turms fiel das Gelände über weite Heidehänge zu einer Kette von Teichen ab. Hinter ihnen erhob sich über den Wäldern das Hochhaus von Heber mit seinen 14 Stockwerken. Falkenberg und Hauselberg, matt aus dem Dunst schimmernd, lockten den Blick in blaue, romantische Ferne. Aber nicht die Fernsicht allein hatte den Wilden zu diesem Leuchtturm gezogen. Die Nähe war nicht weniger verlockend. Die Wälder, die Lichtungen voll Heidekraut und gelben Ginster, die zu dunklen Klumpen geballten Föhren, die glitzernden Teiche von Birken überhangen, mit ihren Wasserlilien und Schilfgürteln. Sie waren schön und wunderbar für ein an die Dürre der neumexikanischen Wüste gewöhntes Auge. Und diese Einsamkeit, ganze Tage vergingen, ohne dass er einen einzigen Menschen sah. Der Leuchtturm lag nur eine Viertelstunde vom Tempelhofer Flugturm entfernt, aber die Berge von Malpais waren kaum verlassener als diese Heidelandschaft. Die täglichen Ausflüglerscharen verließen Berlin nur, um elektromagnetisches Golf oder Tennis zu spielen. Schneverdingen besaß keine Golfplätze. Die nächsten Riemannschen Felder befanden sich in Lüneburg. Blumen und Landschaft waren hier die einzigen Attraktionen, und da es somit keinen triftigen Grund zum Kommen gab, kam kein Mensch. In den ersten Tagen blieb der Wilde ungestört allein. Das Geld, das ihm seinerzeit bei der Ankunft für persönliche Zwecke ausgehändigt worden war, hatte er zum größten Teil für seine Ausrüstung verwendet. Vor der Abreise von Berlin hatte er 4 Viskose-Wolldecken, Seile und Bindfaden, Nägel, Leim, einiges Werkzeug und Zündhölzer gekauft. Allerdings hatte er vor, sich in nächster Zeit einen Feuerbohrer zu machen. Ferner ein paar Töpfe und Pfannen, 2 Dutzend Päckchen mit Samen und 10 Kilo Weizenmehl. Nein, danke, keinen synthetischen Stärke- und Baumwollabfall-Mehlersatz hatte er hartnäckig abgelehnt. Auch wenn er nahrhafter ist. Aber als man ihm den Drüsen-Nährzwieback, Panglandulin und vitaminisierten Fleischersatz anbot, hatte er der Überredungskunst des Ladeninhabers doch nicht widerstehen können. Beim Anblick dieser Büchsen machte er sich jetzt bittere Vorwürfe über seine Schwäche. Widerlicher Zivilisationskram. Nicht einmal, wenn er verhungern müsste, wollte er das Zeug essen, hatte er sich fest vorgenommen. Das wird ihn eine Lehre sein, dachte er rachsüchtig. Aber auch ihm. Er zählte seine Barschaft. Der kleine Rest würde ihm hoffentlich über den Winter hinweghelfen. Im nächsten Frühling wuchs in seinem Garten wohl schon genug, um ihn von der Außenwelt unabhängig zu machen. Inzwischen gab es für alle Fälle Wild. Er hatte Kaninchen in Mengen und an den Teichen Wasservögel gesehen. Sogleich ging er daran, sich Bogen und Pfeile zu schnitzen. In der Nähe des Leuchtturms wuchsen Eschen und für die Pfeilschäfte ein ganzes Gehölz schöner, gerader Haselstauden. Er fällte eine junge Esche, sägte etwa 2 Meter von dem glatten Stamm ab, schälte ihn und schabte, wie der alte Mizima es ihm gelehrt hatte, Schicht auf Schicht des weißen Holzes, bis er einen Stab von seiner eigenen Höhe in den Händen hielt, steif in der dickeren Mitte, biegsam und beweglich an den schlanken Enden. Die Arbeit machte ihm große Freude. Nach den müßigen Wochen in Berlin, wo er nur auf einen Knopf zu drücken oder einen Hebel zu drehen brauchte, wenn er etwas wollte, war es ein Genuss, etwas zu tun, was Geduld und Geschick erforderte. Er war fast fertig damit, den Stab zurechtzuschnitzen, als er plötzlich überrascht bemerkte, dass er sang, wahrhaftig sang. Es war, als wäre er von außen unvermutet auf sich selbst gestoßen und hätte sich bei einem offenen Unrecht ertappt. Schuldbewusst errötete er. Schließlich war er nicht hierher gekommen, um zu singen und sich des Lebens zu freuen. Er war hierher gekommen, um weiterer Besudelung mit dem Unflat des zivilisierten Lebens zu entgehen, sich zu läutern, zu bessern und tätige Reue zu zeigen. Bestürzt erkannte er, dass er in seine Schnitzerei vertieft vergessen hatte, was nie zu vergessen er sich vor kurzem gelobt, die arme Philine und seine mörderische Lieblosigkeit gegen sie, die widerlichen Dutzendlinge, die wie Maden über das Mysterium ihres Todes gekrochen waren und mit ihrer Gegenwart nicht nur seine eigene Trauer und Reue, sondern die Götter selbst beleidigt hatten. Er hatte sich geschworen, es nie zu vergessen, nie aufzuhören, Buße zu tun. Und hier saß er nun kreuzfidel über seinem Bogenholz und sang. Wahrhaftig sang. Er ging ins Haus, öffnete die Senfbüchse und stellte Wasser zum Kochen auf. Eine halbe Stunde später erblickten 3 erstaunte Delta-Minus-Landarbeiter aus einer der Schneverdinger Bokanowski-Gruppen, die mit einem LKW nach Ebsdorf unterwegs waren, auf der Höhe des Hügels vor dem verlassenen Leuchtturm einen jungen Mann, der, bis zum Gürtel nackt, sich mit einer Geißel aus geknoteten Stricken schlug. Sein Rücken war mit roten Querstreifen liniert und von Strieme zu Strieme sickerte in dünnen Rinnsalen Blut. Der Fahrer hielt am Straßenrand und starrte ebenso wie seine beiden Gefährten mit offenem Mund auf das ungewöhnliche Schauspiel. 1, 2, 3, sie zählten die Hiebe. Nach dem 8. unterbrach der junge Mann seine Selbstsüchtigung und lief an den Waldrand, wo ihm sterbensübel wurde. Dann nahm er wieder die Geißel zur Hand und drosch weiter auf sich ein. 9, 10, 11, 12, du lieber fort, flüsterte der Fahrer. Seine Dutzlingsgefährten waren derselben Ansicht. Ach, forde doch, stießen sie hervor. 3 Tage später waren, gleich Aasgeiern bei einem Leichnam, die Reporter da. Über einem schwelenden Feuer aus grünem Holz getrocknet und gehärtet war der Bogen fertig geworden. Der Wilde arbeitete jetzt an den Pfeilen. 30 Haselstöcke waren geschnitzt und getrocknet, an der Spitze mit einem scharfen Nagel, am anderen Ende sorgfältig mit Kerben versehen. Eines Nachts hat er sich in die Geflügelfarm in Amelinghausen geschlichen und besaß nun Federn genug, um eine ganze Waffenkammer auszustatten. Als er eben beim Pfeilfiedern war, entdeckte ihn der erste Reporter. Lautlos tauchte er auf pneumatischen Sohlen hinter ihm auf. »Guten Morgen, Herr Wilder«, sagte er. »Ich vertrete den stündlichen Funkanzeiger.« Wie von einer Schlange gebissen, sprang der Wilde auf und verstreute Pfeile, Federn, Leimtopf und Pinsel nach allen Richtungen. »Bitte vielmals um Entschuldigung«, sagte der Reporter aufrichtig zerknirscht. Es war nicht meine Absicht. Er tippte an seinen Hut, ein Aluminiumofenrohr, worin er seine Funkanlage trug. Verzeihen Sie, dass ich ihn nicht lüpfe. Er ist ein bisschen schwer, aber wie gesagt, ich vertrete den stündlichen... Was wollen Sie? Knochte der Wilde. Der Reporter reagierte mit seinem einschmeichelndsten Lächeln. Unsere Leser würden sich natürlich ungemein dafür interessieren. Er neigte den Kopf mit einem fast koketten Lächeln zur Seite. Nur ein paar Worte aus Ihrem Mund, Herr Wilder. Und hurtig, mit einer Reihe ritueller Gebärden, entrollte er zwei Drähte, die mit der tragbaren Batterie verbunden waren, die er um seine Hüften geschnallt hatte, steckte sie gleichzeitig links und rechts in seinen Aluminiumhut, berührte eine Feder an der Krone. Eine Antenne sprang senkrecht in die Höhe. Er berührte eine zweite Feder vorn an der Krempe. Wie ein Springteufelchen schoss ein Mikrofon hervor und hing wippend 15 Zentimeter vor seiner Nase. Über die Ohren zog er ein paar Kopfhörer, drückte auf einen Schaltknopf links am Hut. Von innen ertönte leises Wespengesumm. Er drehte rechts an einer Scheibe, das Summen wurde unterbrochen von Keuchen und Knistern, Rülpsen und plötzlichem Quieken. »Hallo«, sagte er ins Mikrofon, »hallo, hallo«, auf einmal schrillte eine Klingel in seinem Hut. »Sind Sie's, Scherl Mosser? Hier spricht Habibullah Knickerbocker. Ja, ich hab ihn erwischt. Der Herr Wilde wird nun die Freundlichkeit haben, ein paar Worte ins Mikrofon zu sprechen. Nicht wahr, Herr Wilder?« Er blickte ihn wieder mit seinem gewinnenden Lächeln an. »Erzählen Sie unseren Hörern einfach, warum Sie so plötzlich Berlin verließen und hierher kamen. Da bleiben, Scherl Mosser, und natürlich die Geißel.« Dem Wilden gab es einen Ruck. Woher wussten die von der Geißel? »Wir sind alle verrückt danach, etwas über die Geißel zu hören. Und dann sagen Sie uns vielleicht noch etwas über die Zivilisation. Sie wissen doch, wie ich über das zivilisierte Mädchen von heute denke. Nur ein paar Worte, ganz kurz.« Der Wilde kam seinem Wunsch mit befremdlicher Wörtlichkeit nach. 5 Wörter, sagte er, und nicht mehr. 5 Wörter. Dieselben, die er Siegmund über den Erzkurmeister von Köln zugerufen hatte. »Hani, sonst eso zena.« Hierauf fasste er den Reporter an der Schulter, wirbelte ihn um seine Achse, der junge Mann erwies sich als einladend gut gepolstert, zielte und versetzte ihm mit der ganzen Treffsicherheit und Kraft eines Fuß- und Maulball-Champions einen äußerst wohlgeratenen Tritt. 8 Minuten später wurde eine Extra-Ausgabe des Stündlichen in den Straßen Berlins verkauft. »Unser Sonderberichter von geheimnisvollem Wilden in Steiß getreten«, lauteten die Schlagzeilen auf der ersten Seite. »Unerhörter Eindruck in der Lüneburger Heide.« »Eindruck auch in Berlin«, dachte der Reporter, als er bei seiner Rückkehr diese Worte las. »Und zwar ein sehr schmerzhafter Eindruck.« Mit zaghafter Vorsicht setzte er sich zum Mittagessen. Unabgeschreckt durch das warnende Beispiel auf der Sitzfläche ihres Kollegen, erschienen schon am Nachmittag noch 4 weitere Reporter, Korrespondenten der New York Times, des Frankfurter vierdimensionalen Kontinuums, des Fordian Science Monitors und des kleinen Delta-Blatts beim Leuchtturm und wurden mit stufenweise zunehmender Gewalttätigkeit empfangen. Aus sicherer Entfernung und sich die Sitzfläche reibend, rief der Mann vom Fordian Science Monitor, »Sie fortverlassene Einfallspinsel, warum nehmen Sie nicht Soma?« »Hinweg!« Der Wilde schüttelte die Faust. Der andere zog sich ein paar Schritte zurück, dann wandte er sich nochmals um. »Alle Pein wird Schall und Rauch, machst von Soma du Gebrauch!« »Kuhakwa Yatokai!« Drohender Hohn lag in der Stimme. »Schmerz wird Täuschung. Ach, wirklich«, sagte der Wilde, hob einen dicken Haselstecken auf und kam näher. Der Monitormann machte einen Satz in seinen Helikopter. Danach hatte der Wilde für einige Zeit Ruhe. Ein paar Helikopter kamen und schwebten neugierig über dem Turm. Er schoss einen Pfeil nach dem Zudringlichsten. Das Geschoss durchbohrte den dünnen Aluminiumboden der Kabine, ein schriller Schrei, die Maschine schoss mit aller in ihr wohnenden Kraft in die Luft hinauf. Von nun an hielten sich die anderen in respektvoller Entfernung. Ohne ihr lästiges Gesumm zu beachten, er verglich sich im Geist gern mit einem Freier des Mädchens von Matsaki, standhaft und ausdauernd inmitten des geflügelten Ungeziefers, grub der Wilde den Boden um, der sein Gemüsegarten werden sollte. Nach einiger Zeit schien das Geziefer sich zu langweilen und flog weg. Stundenlang blieb der Himmel über ihm leer und bis auf die Lerchen stumm. Das Wetter war atemberaubend heiß, ein Gewitter lag in der Luft. Er hatte den ganzen Morgen über gegraben und ruhte nun auf dem Fußboden hingestreckt. Und plötzlich wurde ihm Lenina zum Greifen gegenwärtig, nackt und duftend in Schuhen und Strümpfen, wie sie süßer sagte, und leg deine Arme um mich. Schamlose Metze. Aber ach, ach, ihre Arme um seinen Nacken, das Wippen ihrer Brüste, ihr Mund. In unserem Mund und Blick war Ewigkeit. Lenina! Nein, nein, tausendmal nein! Er sprang auf und stürzte halbnackt ins Freie. In einiger Entfernung stand am Rand der Heideflächen ein altersgrauer Wacholderbusch. Er warf sich mitten hinein, umschlang nicht den glatten Leib seiner Sehnsucht, sondern einen Arm voll grüner Dornen. Scharf, mit tausend Nadeln stachen sie ihn. Er versuchte, an die arme Feline zu denken, die nicht mehr atmen und hören konnte, an ihre verkrampften Hände und die unsägliche Angst in ihren Augen, an die arme Feline, die er nie zu vergessen geschworen hatte. Aber Leninas Gegenwart verfolgte ihn noch immer. Lenina, die er zu vergessen gelobt hatte. Noch unter den Dolchen und Nadeln der Wacholderstacheln war sein zuckender Leib sich ihrer unentrinnbaren Wirklichkeit bewusst. Süßer, wenn du mich haben wolltest, warum hast du es dann nicht? Die Geißel hing an einem Nagel gleich hinter der Tür, zur Hand für Reporterbesuche. Wie wahnsinnig lief der Wilde ins Haus zurück, ergriff und schwang sie. Die Knoten bissen in sein Fleisch. Metze! Metze! Brüllte er bei jedem Schlag, als wäre es Lenina. Und wie rasend wünschte er unbewusst, sie wäre es. Die weiße, warme, duftende, niederträchtige Lenina, die er da geißelte. Metze! Dann verzweifelt, o Feline, vergib mir, verzeih mir, Gott, ich bin schlecht, ich bin verrucht, ich... Nein, nein, du Metze, du Metze! Aus einem sorgfältig errichteten Versteck im Wald, 300 Meter entfernt, hatte Darwin Schillings, der hervorragendste Großwildfotograf der Fühlfilm-Korporation, den ganzen Vorgang beobachtet. Geduld und Geschick wurden belohnt. 3 Tage hatte er im Stamm einer künstlichen Eiche verbracht, war 3 Nächte auf dem Bauch durch die Heide gekrochen, hatte Mikrofone in Ginsterbüschen verborgen und Drähte im weichen grauen Sand vergraben. 72 höchst unbequeme Stunden. Aber nun war der große Augenblick da. Der größte, sann er nach, während er sich zwischen seinen Apparaten hin und her bewegte, seit er den berühmten 100-prozentigen Brüll- und Fühlfilm der Gorilla-Hochzeit gedreht hatte. Glänzend, sagte er bei sich, als der Wilde seine erstaunlichen Aufführungen begann. Glänzend. Er hielt seine Teleskopkamera, sorgfältig eingestellt, auf ihr bewegliches Ziel gerichtet, steckte eine stärkere Linse auf, um eine Großaufnahme des wahnverzerrten Gesichts, Bravo, zu erlangen, schaltete dann für eine halbe Minute auf Zeitlupe um, wovon er sich eine unvergleichlich komische Wirkung versprach, hörte inzwischen die Schläge, das Stöhnen und die wilden, tollen Reden ab, die er auf dem Tonstreifen am Rande der Filmrolle aufzeichnete, prüfte die Wirkung einer leichten Schallverstärkung, ja, so war es entschieden besser, hörte zu seiner Freude während eines windstillen Augenblicks den schrillen Gesang einer Lerche, wünschte sich, der Wilde würde sich umdrehen, damit er eine gute Großaufnahme seines blutigen Rückens machen könnte, und Fast im selben Augenblick, ein verblüffendes Glück, wandte sich der gefällige Kerl um und die Großaufnahme war glänzend gelungen. Also das war phänomenal, sagte er sich, als es vorüber war. Wirklich phänomenal. Er wischte sich über das Gesicht. Wenn man dann noch im Studio die Fühleffekte einkopierte, war es ein wunderbarer Film. Fast so gut, dachte Darwin Schillings, wie sein Liebesleben des Pottwals. Und das bei Ford wollte schon etwas heißen. 12 Tage später wurde Der Wilde von der Lüneburger Heide zur Aufführung freigegeben und konnte in sämtlichen erstklassigen Fühlfilmpalästen Westeuropas gesehen, gehört und gespürt werden. Die Wirkung von Darwin Schillings Film war sogleich ungeheuer. Am Nachmittag nach dem Premiereabend wurde Michels ländliche Einsamkeit durch die plötzliche Ankunft eines Riesenschwarms von Flugzeugen gestört. Er grub in seinem Garten und grub auch in seiner Seele und wandte emsig seine Gedanken um. Der Tod, er stieß seinen Spaten in den Boden und noch einmal und noch einmal, und alle unsere Gesten führten Narren den Pfad des staubigen Todes. Ein überzeugender Donner rollte durch diese Worte. Er hob einen zweiten Spaten Erde aus. Warum war Feline gestorben? Warum hatte sie schrittweise immer weniger Menschen ähnlich werden müssen? Und zuletzt, ihn schauderte, ein künstliches Aas. Er setzte seinen Fuß auf den Spaten und stieß ihn heftig in die harte Erde. Was Fliegen sind den müßgen Knaben, das sind wir den Göttern, sie töten uns zum Spaß. Neuerlicher Donner, Worte, die sich als wahr offenbarten, irgendwie wahrer als die Wahrheit selbst. Und doch hatte derselbe Gloster sie die ewig gütigen Götter genannt. Übrigens, dein bestes Ruhen ist Schlaf, den rufst du oft und zitterst vor dem Tod, der doch nichts weiter als Schlaf. Schlafen, vielleicht auch träumen. Sein Spaten traf auf einen Stein. Er bückte sich, um ihn aufzuheben. Was in dem Schlaf für Träume kommen mögen. Ein Summen über seinem Kopf hatte sich in Dröhnen verwandelt. Plötzlich stand er im Schatten. Etwas war zwischen ihn und die Sonne geraten. Überrascht sah er von seiner Arbeit und seinen Gedanken auf, sah geblendet und staunend empor, in Gedanken noch immer jene andere, mehr als wahre Welt durchwandernd, sein Denken noch immer auf die Unermesslichkeit des Todes und der Gottheit gerichtet. Und da erblickte er dicht über sich den Flugzeugschwarm. Wie Heuschrecken kamen sie heran, schwebten über ihm, landeten ringsherum auf der Heide. Und diese Riesenheuschrecken spien aus ihren Bäuchen Männer in weißen Viskose-Flanellhosen, Frauen in Acetat-Chantung-Strandanzügen, denn es war heiß, oder in Samthosen und ärmellosen, halb aufgesippten Blusen. Jedem Flugzeug entstieg ein Paar. Nach wenigen Minuten waren sie zu Dutzenden da, standen im großen Kreis rings um den Leuchtturm, gafften und grinsten, ließen ihre Kameras klicken, und war von dem Wilden wie einem Affen Erdnüsse, Sexualhormon, Kaugummi und Panglandulin-Keks zu. Und mit jedem Augenblick wurden es immer mehr. Der Luftverkehr über dem Wilseder Berg hörte jetzt gar nicht mehr auf. Wie in einem Albtraum schwollen die Dutzende zu Hunderten an. Der Wilde hatte Deckung gesucht und stand nun gleich einem gestählten Wild, den Rücken an der Leuchtturmmauer, und starrte mit sprachlosem Grauen, wie von Sinnen. Aus seiner Erstarrung weckte ihn der Anprall eines wohlgezielten Kaugummipäckchens an seiner Wange zum Bewusstsein der unmittelbaren Wirklichkeit. Ein qualvoller Schock. Und er war wach, ganz wach und außer sich vor Wut. »Fort mit euch«, brüllte er. Der Affe hatte gesprochen. Das Publikum schrie vor Lachen und klatschte Beifall. »Bravo, Wilder! Hoch soll er leben!« Und aus dem Stimmbabel hörte er Schreie. »Die Geißel! Raus mit der Geißel!« Das Wort brachte ihn auf eine Idee. Er riss das Bündel geknoteter Stricke vom Nagel hinter der Tür und schüttelte es gegen seine Peiniger. Spöttischer Beifall gellte. Drohend näherte er sich ihnen. Ein Mädchen schrie erschrocken auf. Der Kreis wankte an der bedrohtesten Stelle, kam wieder zum Stehen, stand unerschütterlich. Das Bewusstsein ihrer überwältigenden Mehrheit gab diesen Ausflüglern einen Mut, mit dem der Wilde nicht gerechnet hatte. Ratlos blieb er stehen und blickte umher. »Warum lasst ihr mich nicht in Ruhe?« fast klagend fragte er es in seinem Zorn. »Ach, versuchen Sie doch ein paar Magnesiumsalzmandeln«, begütigte der Mann, der, falls der Wilde losginge, als erster dran käme. Er hielt ihm das Tütchen hin. »Wirklich prima«, ergänzte er mit einem nervösen, versöhnlichen Lächeln, »und Magnesiumsalze erhalten jung.« Der Wilde beachtete das Angebot nicht. »Was wollt ihr von mir?« fragte er, sich von einem grinsenden Gesicht zum nächsten wendend. »Was wollt ihr nur von mir?« »Die Geißel«, antworteten 100 Stimmen durcheinander, »machen Sie doch mal was mit der Geißel, die Geißelnummer.« Dann im Chor, in langsamem, wuchtigem Rhythmus, »Raus mit der Geißel!« Eine Gruppe am Ende der Reihe brüllte es, »Raus mit der Geißel!« Sogleich griffen andere den Ruf auf. Die Worte wurden wie von Papageien wiederholt, unzählige Male, schwollen machtvoll an, bis nach der 7., 8. Wiederholung kein anderes Wort mehr ertönte als »Raus mit der Geißel!« Nun schrien sie alle wie aus einer Kehle, und trunken von Lärm, Einmütigkeit und rhythmischer Verzückung hätten sie offenbar stundenlang weiterschreien können, fast bis in alle Ewigkeit. Aber nach der 25. Wiederholung gab es eine unerwartete Unterbrechung. Über den Hügeln war noch ein Helikopter erschienen, schwebte über der Menge und senkte sich dann ein paar Schritte von dem Wilden entfernt, auf den freien Platz zwischen dem Kreis der Ausflügler und dem Leuchtturm. Das Brausen der Propeller übertönte für einen Augenblick die Rufe, aber als die Maschine gelandet und die Motoren abgestellt waren, wurde es von neuem mit der gleichen lauten, beharrlichen Eintönigkeit hörbar. »Raus mit der Geißel!« Die Hubschraubertür öffnete sich. Zuerst stieg ein blonder, rotwangiger junger Mann aus, dann in grünen Samthosen, weißer Hemdbluse und Jockeymütze ein Mädchen. Beim Anblick des Mädchens fuhr der Wilde zusammen, wich zurück und erbleichte. Das Mädchen stand da und lächelte ihm zu, ein unsicheres, beschwörendes, fast unterwürfiges Lächeln. Die Sekunden verrannen. Ihre Lippen bewegten sich, sie sagte etwas, aber ihre Worte gingen unter in dem lauten Kehrreim der Ausflügler, »Raus mit der Geißel, raus mit der Geißel!« Das Mädchen drückte die Hände auf ihre linke Brust, und auf ihrem pfirsichgleichen, puppenschönen Gesicht erschien ein schlecht dazu passender Ausdruck sehnsüchtigen Kummers. Ihre blauen Augen schienen größer, strahlender zu werden, und plötzlich rollten zwei Tränen über ihre Wangen. Sie sagte noch einige unhörbare Worte, dann streckte sie dem Wilden mit einer jähen, leidenschaftlichen Geste die Arme entgegen und trat auf ihn zu. »Raus mit der Geißel! Raus mit!« Und plötzlich bekamen sie, was sie gewollt hatten. »Metze!« Wie ein Rasender stürzte sich der Wilde auf sie. »Aas!« Wie ein Rasender schlug er mit seiner geknoteten Geißel auf sie ein. Entsetzt wandte sie sich zur Flucht, stolperte und fiel ins Heidekraut. »Henry! Henry!« schrie sie. Aber ihr rotwangiger Begleiter hatte sich hinter dem Helikopter in Sicherheit gebracht. Mit einem Aufschrei ekstatischen Entzückens riss der Kreis. Alle stürzten in wildem Durcheinander zum magischen Anziehungspunkt. Schmerz war ein fesselnder Gräuel. »Krümm, Unzucht, dich!« Toll hieb der Wilde von neuem ein. Gierig versammelten sie sich um ihn, stießen und drängten wie Schweine am Trog. »Oh, das Fleisch!« der Wilde knirschte mit den Zähnen. Diesmal fiel die Geißel auf seine eigenen Schultern. Schlag es tot, schlag es tot. Angelockt vom fesselnden Greuel des Schmerzes und getrieben von ihrer Gewohnheit, kollektiv zu handeln, von ihrem Wunsch nach Einmütigkeit und Eintracht, so unausrottbar ihnen während ihrer ganzen Normung eingepflanzt, begannen sie, seine wahnwitzigen Gebärden nachzuahmen, hieben aufeinander los, so wie der Wilde gegen sein eigenes aufrührerisches Fleisch oder gegen die mollige, fleischgewordene Schändlichkeit wütete, die sich da zu seinen Füßen im Heidekraut wand. »Schlag es tot! Schlag es tot!« schrie der Wilde weiter. Und plötzlich begann jemand zu singen. »Rutschi, putschi!« Im nächsten Augenblick hatten schon alle den Kehrreim aufgegriffen, sangen und begannen zu tanzen. »Rutschi, putschi, herum, rundherum!« im Dreivierteltakt aufeinander losdreschend. »Rutschi, putschi!« Erst nach Mitternacht entfernte sich der letzte Hubschrauber. Vom Soma betäubt, erschöpft von einer langen Raserei der Sinnlichkeit, lag der Wilde im Heidekraut und schlief. Die Sonne stand schon hoch, als er erwachte. Ein Weilchen lag er da und blinzelte eulenhaft verständnislos ins Licht. Dann erinnerte er sich plötzlich an alles. »Oh Gott! Oh mein Gott!« Er schlug die Hände vors Gesicht. An diesem Abend erschien gleich einer dunklen Wolke ein summender Flugzeugschwarm 10 Kilometer lang über der Heide. Ein Bericht über die Bußorgie der letzten Nacht hatte in allen Zeitungen gestanden. »Wilder!« riefen die ersten Ankömmlinge beim Aussteigen. »Herr Wilder!« Keine Antwort. Die Tür des Leuchtturms war angelehnt. Sie stießen sie auf und traten in das Dämmerlicht geschlossener Fensterläden. Hinter dem Türbogen am anderen Ende des Raumes erblickte man den Treppenaufgang, der in die oberen Stockwerke führte. Genau unter dem Scheitel des Bogens baumelte ein paar Füße. »Herr Wilder!« Langsam, ganz langsam, wie zwei bedächtige Kompassnadeln drehten sich die Füße nach rechts, Nord, Nordost, Ost, Süd, Südwest. Dann hielten sie inne und drehten sich ein paar Augenblicke später ebenso bedächtig nach links. Südwest, Süd, Südost, Ost.